zur Verurteilung des südkoreanischen Bakun-Regimes, das seine arrogante Äußerung dazu fallen ließ, den Fall der Kritik der südkoreanischen Bevölkerung und der Welt in Bezug auf die Saatstationierung auf die D-Völker abzulenken, veröffentlichten das Schweizerische Korea-Komitee und die Schweizerische Soziologie-Studentengruppe am 4. August eine gemeinsame Erklärung.